3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Ann-Sophie und Harro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Kommunistenkneipe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Ann-Sophie und heute mit mir in der Moderation unser Kneipengenosse Harro. Hallo Harro. Hi. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick ins Baskenland, eine Region, in der soziale Kämpfe, antifaschistischer Widerstand und politische Selbstbestimmung historisch sehr eng miteinander verwoben sind. Um der Geschichte und den Kämpfen im Baskenland näher zu kommen und sie besser zu verstehen, haben wir uns einen Gast eingeladen, der einen Großteil seines Lebens in diese Kämpfe involviert ist. Er ist im Baskenland aufgewachsen und lebt auch heute wieder dort. Die politischen Entwicklungen in der Region hat er nicht nur begleitet, sondern ganz konkret erlebt. Er war selbst von Repressionen durch den spanischen Staat betroffen, floh damals nach Deutschland und kehrte vor einigen Jahren ins Baskenland zurück. Wie dieser Weg aussah und was ihn geprägt hat, das erzählt uns Thomas am besten selbst. Thomas, herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Tag. Ich freue mich, mit euch zu sein. Ich freue mich auch. Ja, bevor wir uns kopfüber in die Geschichte stürzen und Themen wie den Spanienkrieg, die Unabhängigkeitsbewegung oder den bewaffneten Kampf aufgreifen, zunächst ein bisschen zu dir, Thomas. Du bist in Hondarribia aufgewachsen. Du hast später so ab 1998 über 14 Jahre lang unter falscher Identität in Deutschland gelebt, studiert, gearbeitet und ein Leben aufgebaut. Und heute lebst du wieder im Baskenland. Du kennst sowohl das Baskenland als auch Deutschland also sehr gut. Kannst du uns ein bisschen was zu deiner Geschichte erzählen? Gleich zu Anfang möchte ich sagen, dass gleich ein bisschen kleinen Trick. Und zwar, meine Mutter war Deutsche, ist halt ehrlich deutsch und hatte schon immer ein Verhältnis zur deutschen Kultur, zum deutschen Leben. Habe ja auch Familie in Deutschland. Und ich komme eigentlich aus einer normal bürgerlichen Familie. Ich habe jetzt keinen linken oder kämpferischen Hintergrund von dem her. Aber ich bin halt auf der Straße politisiert worden. Zwar eben nach Francos Tod, da war ich irgendwie, als ich in der Schule war, in der 8. Klasse, da war ich gerade 14 und dann war es halt die Zeit nach Francos Tod, wo im Baskenland auf der Straße sehr viel gelaufen ist. Also, es gab Riesenstreiks überall. Die Arbeiterbewegung war sehr stark. Es gab unzählige linke Parteien und Gruppen, sehr kämpferisch, revolutionär. Und das ist ein bisschen mit 14 beginnt man ein bisschen an sich zu politisieren, sich zu interessieren. Und das ist eben, was ich kennengelernt habe und was mich geprägt hat. Im Prinzip, also, wir kamen aus der Schule raus und dann sind sie meistens in irgendwelche Demos gelaufen, die dann von den Bullen niedergeprügelt worden sind. Weil das Übliche. Und irgendwann sind sie dann auch zu den Demos gegangen und so beginnt halt die ganze Geschichte. Damals war ein Thema Wehrdienst, da war noch Pflicht damals. Und solche Sachen, damit haben wir angefangen zu arbeiten. Und wie gesagt, immer sehr, sehr in starke Verbundenheit mit der Arbeiterbewegung, Arbeiterinnenbewegung, die im Baskenland sehr stark war. Und die Tatsache, dass einfach ein kämpferischer Geist da war, überall breit in der Gesellschaft. Das ist ein bisschen der Unterschied zu heute. Das war eben nach Francos Tod. Da gab es wirklich 10 Jahre lang sehr, sehr viel Aktivität auf der Straße, ein hohes Bewusstsein und gut. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch die deutsche Szene kennengelernt, die deutsche Linke, die Nicht-Linken, die bürgerlichen, den deutschen Staat. Und wie gesagt, nach 14 Jahren in Deutschland bin ich jetzt hier zurück im Baskenland und habe eben auch erlebt oder erlebe jetzt, was sich da geändert hat. Besonders nach dem Ende des bewaffneten Kampfes in Baskenland. Und kurz kann man sagen, es hat im Baskenland einfach eine Europäisierung auch auf politischer Ebene stattgefunden, wo einfach neben den ganzen konservativen Gruppen, die angeblich Linken reformistisch und sozialdemokratisch geworden sind. Und das ist jetzt ein bisschen meine persönliche Situation, dass ich versuche, mich jetzt zurechtzufinden. Ja, Thomas, Ann-Sophie und ich haben dich vor ein paar Jahren besucht. Jetzt möchten wir noch ein bisschen mehr über die Geschichte auch vom Baskenland erfahren. Ne, dieser Kontext ist, glaube ich, sehr wichtig, um die Kämpfe, die du jetzt teilweise schon beschrieben hast, in den 70ern nach Francos Tod, die auch in der Gegenwart sich vielleicht nochmal anders abzeichnen, um diese Kämpfe zu verstehen und was im Baskenland so Spezifika sind, müssen wir ein gutes Stück zurückspulen in der Geschichte. Wir könnten natürlich sehr, sehr weit ausholen und für die Ursprünge der baskischen Sprache zum Beispiel unheimlich weit zurückgehen. Ich schlage aber mal vor, wir konzentrieren uns auf die Klassenverhältnisse im 19. Jahrhundert. Genauer gesagt, fangen wir doch an, über die Entstehung einer baskischen Arbeiterklasse zu sprechen. Mit der Industrialisierung kam es ja zu einer massiven Proletarisierung. Vor allem durch den Bergbau und die Stahlindustrie war immer sehr stark im Baskenland. Und das war eng wirtschaftlich verflechtet mit England. Das brachte also kapitalistische Produktionsverhältnisse ins Baskenland. Dadurch entstand eine bürgerliche Klassenherrschaft und so weiter. Unterm Strich, die baskische Arbeitskraft wurde kapitalistisch ausgebeutet, ne, im 19. Jahrhundert. Thomas, wie blickst du heute auf diesen historischen Prozess zurück? Ich würde zwei Aspekte herausstreichen. Einmal ist der sozialpolitische Aspekt, der eine große Bereicherung ins Baskenland gebracht hat. Und das andere ist ein bisschen das Negative, das ist ein bisschen das sozial-soziokulturelle, wo es einige Nachteile gebracht hat. Also wie gesagt, im 19. Jahrhundert, es gab schon immer Eisenerzminen, die in der Gegend von Bilbao, auch hier überall im Baskenland schon seit der Römerzeit ausgebeutet wurden. Aber im 19. Jahrhundert wird es wichtig mit der Industrialisierung Englands. Dann werden die Eisenerzminen um Bilbao stark ausgebeutet und das Mineral wird nach England verschifft, im ersten Schritt. Es beginnt eine kleine Industrialisierung im Metallbereich mit Erzschmelzen, das Ganze, was es da gibt. Und es gibt eine interessante Sache, und zwar eben das Baskenland in der Gegend, also jetzt im Norden vom Baskenland, sagen wir in der Gegend in Bilbao an der Küste, ist ziemlich bergig. Dort kann die Landwirtschaft nicht industrialisiert werden. Das heißt, die verarmenden Landarbeiter haben keine Möglichkeit, oder sich zu verdingen, dann in irgendwelchen Großbetrieben oder sowas. Sie sind weiterhin bis heute noch ganz kleine Betriebe, Familienbetriebe. Das heißt, die Landwirtschaft gibt nicht mehr zum Leben her. Die Menschen können nicht mehr vom Bauernhof leben, sind gezwungen, dann irgendwo anders zu arbeiten. Vielleicht in Spanien, dann mussten sie bei den Großgrundbesitzer arbeiten, das gab es bei uns nicht. Wir kennen ja die ganze Geschichte vom Film Novecento und das Ganze, wie es da abgelaufen ist. Das heißt, die Bauern bei uns waren gezwungen, runter in die Städte zu gehen und sich dort einen Job zu suchen. Gerade fing es an mit der Industrialisierung. Und Industrialisierung heißt natürlich, dass man Arbeitskräfte braucht, Arbeiter, und es gab nicht genug vor Ort. Und es sind dann wirklich viele Leute aus dem spanischen Staat ins Baskenland gekommen. Es waren Arbeiter, die haben in der Schwerindustrie gearbeitet, und das bringt natürlich dann, es hat zur Folge, dass natürlich ideologisch dann Marxismus, Kommunismus, Sozialismus als Ideologien eingeführt werden, wie es damals in der Zeit allgemein war. Und die baskischen ehemaligen Bauern, die haben das in der Industrie gelernt und sind dann in Kontakt gekommen mit den Arbeiterinnen. Und es hat dazu geführt, dass eine starke Arbeiterinnenbewegung entstanden ist im Baskenland. Das war halt ein großer Vorteil. Sonst wäre es bei uns wahrscheinlich wie in der Schweiz abgelaufen, dass die Leute irgendwie auf ihren Bauernhöfen bleiben und weiter vor sich hinwurschteln oder Österreich oder keine Ahnung. Mhm. Halt in den Bergregionen, wie es sonst üblich ist, wie es heute noch sehr konservativ sind. Es hat halt dazu geführt, dass auch die Landbevölkerung sehr schnell links geworden ist und bewusst links, weil es eben die Verbindung zur Industrie gab. Die haben weiterhin auf den Höfen gearbeitet, dann eben die Struktur im Baskenland ist so, dass selbst in den kleinen Gemeinden gibt es irgendwas an Industrie. Das heißt, die Leute haben weiterhin auf ihren Höfen gelebt. Irgendein Bruder oder Schwester hat den Hof noch weitergeführt und da gab es halt einen ganz klaren Austausch und und Idealisierung von der ganzen Gesellschaft. Und das geht weiter. Nachteil, wie gesagt, ist halt kulturell natürlich die Migration, die hat zur Folge, dass die Leute natürlich Spanisch sprachen im Baskenland. Die baskische Sprache ist ein bisschen zurückgedrängt worden. Aber das ist jetzt nicht das Problem der Migration oder der Immigration, sondern letztendlich die Sprache und die Kultur wird verloren, wenn die eigenen Leute ihre Sprache und Kultur nicht pflegen. Und es ist im Gegenteil so, dass viele Leute, die aus dem spanischen Staat ins Baskenland migriert sind, die Sprache auch gelernt haben und sich voll integriert haben. Und es hat eben, die Industrialisierung hat eben Vorteile gehabt und einige Nachteile. Das ist einfach alles. Und das leben wir bis heute eigentlich weiter. Und in der Folge, gut, dann müssen wir schon einsteigen, was dann in der Franco-Zeit passiert ist, der Spanische Krieg 36 und so. Genau, da wäre ich jetzt das auch zugekommen. Also ein kleiner Zeitsprung quasi zu dem, was man hier in der BRD Spanischen Bürgerkrieg nennt. Ja. Thomas, der Spanienkrieg war ja nicht einfach nur so ein Bürgerkrieg, wie man hier sagt, sondern also zwischen der Volksfront und den Frankisten, sondern ein internationaler Klassenkonflikt, in den auch deutsche und italienische Faschisten sowie die internationalen Brigaden involviert waren. Und in Baskenland und in anderen Provinzen kam noch zusätzlich die Autonomiefrage hinzu. Und innerhalb der Linken gab es unterschiedliche politische Linien. Wie wird diese Phase heute in der baskischen Linken erinnert? Der Krieg ist präsent, hauptsächlich durch die Bombardierung Guernicas. Das ist immer noch ein Symbol, ein wichtiges Symbol. Und dann muss man denken, dass damals der Großteil der Menschen, die damals politisch aktiv waren, in der Zeit um 36, die mussten damals fliehen. So, aus dem Baskenland, aus dem spanischen Staat. Die Mehrheit sind irgendwo in Frankreich oder in Lateinamerika gelandet. Das heißt, fast eine ganze Generation von Menschen, die ideologisiert waren und politisch aktiv waren, hat dann im Land gefehlt. Trotzdem, gerade weil es im Baskenland nicht nur um die soziale Frage ging, sondern auch eben um die kulturelle, nationale Frage, ist das irgendwie im kollektiven Bewusstsein immer noch erhalten geblieben als ein wichtiger Einschnitt in die Geschichte des Baskenlandes. Also nicht nur Guernica, sondern eben der gesamte Krieg. Wir wissen, das ist ja ein bisschen ein Zufall der Geschichte, dass 1936 die baskischen Konservativen sich für die Republik ausgesprochen haben. Und das ist ein historischer Zufall, das ist ein Riesenvorteil, weil eigentlich ideologisch hätten sie auf Seite der Aufständischen, der Faschisten stehen müssen, wie es auch in Navarra und in Teilen des Baskenlands war, sich dann nicht direkt ans Faschisten, es gab dann die Karlisten, die eine Untergruppe, die es damals gab, Traditionalisten, die haben den Aufstand von Franco aus religiös-konservativen Gründen unterstützt. Und die haben tatsächlich in Navarra und in Alava haben sie die Mehrheit erreicht. Aber im Rest vom Baskenland haben sich auch die Konservativen auf Seite der Republik gestellt. Das hat einen Vorteil bis heute, dass allgemein in der baskischen Gesellschaft einfach Faschismus und Diktatur verpönt sind. Mhm. Das heißt einfach, automatisch jeder, auch jemand, der rechts ist, wird sich niemals als recht bezeichnen und wird natürlich selbstverständlich gegen Faschismus sein. Weil ja historisch man gegen den Faschismus gekämpft hat und die Repression des Faschismus erlebt hat, im Baskenland. Und das hat dann ein bisschen die Sache, dass sich niemand als recht bezeichnet, nicht einmal als bürgerlich. Nicht mal die Bürgerlichen bezeichnen sich selbst als bürgerlich. Das ist sehr interessant und selbstverständlich als rechts. Und alle sind gegen den Faschismus. Und dann fängt natürlich die Sache, ja gut, was heißt das in der Praxis? Die haben wenigstens den Vorteil, dass alle diskursiv gegen den Faschismus sind oder gegen alles, was rechts sein kann. Und das hat dann den Vorteil, dass man als Linke sich nicht irgendwie verteidigen muss oder erklären muss, warum man jetzt links sei. Und es ist selbstverständlich, dass alle hier gegen den Faschismus sind. Mhm. Ja, ein Problem, dass dann in der Praxis kann man lange diskutieren, ja jetzt, was macht ihr wirklich dagegen? Und wir wissen auch, die baskischen Konservativen sind natürlich alle neoliberal und unterstützen das Großkapital überall, aber es bleibt irgendwo was hängen lassen, sie können nicht zu weit gehen. Da ist der Vorteil, dass eben die weiterhin noch die baskische Arbeiterinnenbewegung, auch jetzt obwohl Franco schon seit 40 Jahren tot ist, die Arbeiterinnenbewegung noch sehr, sehr stark ist. Baskenland. Und selbst die Bürgerlichen trauen sich nicht, irgendwie das in Frage zu stellen. Und die Gewerkschaften haben einen halben so Heiligstatus. Also da traut sich niemand, irgendwas gegen die Gewerkschaften zu tun und allgemein gegen die Arbeiterinnenbewegung. Selbst wenn jetzt gestreikt wird, dann klar versucht dann die baskische konservative oder bürgerliche Regierung jetzt die Streiks irgendwie einzudämmen, indem die der Mindestservice aufrechterhalten bleibt, jetzt in den Spitälern, Schulen. Mhm. Also nicht weniger, das gibt ja einen Begriff so Mindestversorgung oder was, ja genau, wenn im öffentlichen Dienst gestreikt werden, so dann versuchen halt, wenn bei uns in den Spitälern wird ja laufend gestreikt auch, also die Angestellten, Ärzte, die Krankenpersonal, und dann heißt, da kommt halt von der baskischen Regierung irgendwelche Anordnung, dass irgendwie 90% der Leistungen erhalten bleiben müssen. Das heißt, es kann fast keiner streiken. Aber es wird prinzipiell, selbst die Bürgerlichen stellen nicht in Frage, dass hier gestreikt wird und dass die Arbeiterinnen streiken. Mhm. Das ist eine sehr interessante Situation, weil einfach die Arbeiterinnenbewegung sehr, sehr stark ist und einfach nicht in Frage gesetzt werden kann. Und es werden wirklich die Forderungen, wie gesagt, in den 80er, 90er Jahren, da waren es ja wirklich zum Teil politische Forderungen, radikal. Inzwischen sind das mehr klassisch, also Lohnerhöhung, soziale Bedingungen. Aber es wird wirklich gestrickt und in sämtlichen Sektoren der Wirtschaft, im öffentlichen Dienst, privat, alles mögliche, Pflegekräfte, Hausarbeiterinnen, alle streiken und oft solidarisch mit anderen Gruppen und selbstverständlich solidarisch auch mit der Jugend. Es wird überall verlangt, auch jetzt zum Beispiel, wenn die Rentnerinnen jetzt, die haben eine starke Bewegung im Baskenland, jetzt für ihre Rechte kämpfen, da wird immer wieder erwähnt, dass es auch darum geht, dass die Jugend gute Arbeitsbedingungen hat und so weiter. Das ist ein bisschen die Folge von diesem, dass die Rechten im Baskenland sich nie getraut haben, irgendwie öffentlich ihre Positionen zu verteidigen, dass, sagen wir, soziale und linke Positionen sozusagen allgemein gut sind. Und ganz kurz, es ist doch auch so, dass ihr im Baskenland die höchste Streikdichte habt, oder? Im Vergleich zum Rest von Spanien. Sind ja, ein Drittel bei euch, oder? Ja, irgendwie Baskenland bevölkerungsmäßig, glaube ich, macht irgendwie 3% der Bevölkerung des spanischen Staates aus und hier werden 40% der Streiks ausgetragen. Ah, okay, ja, spannend. Und das ist einfach eine Tatsache. Und eben, wie gesagt, persönliche Situationen. Es gab ja jetzt vor 3 Jahren war ja der feministische Streik im Baskenland und das ist befolgt worden. Sehr gut, also. Und dann sind wir halt schon am frühen Morgen um 6 Uhr mit den Autos raus und haben halt die Kreisel, mehrere Kreisel besetzt, die wichtig für ihn dann. Das heißt, dass der ganze Berufsverkehr gestoppt wurde, eine halbe Stunde lang. Und es war witzig, also wir sind dann rumgelaufen auf dem Kreisel. Kein Mensch hat uns irgendwie geschimpft oder ist irgendwie, hätte das kritisiert. Die Leute sind alle ganz artig in ihren Autos geblieben. Niemand hat gehupt. Alle Leute sind artig in den Autos geblieben, haben gefragt, wie lange geht das noch? Ja, eine halbe Stunde, okay, dann warten wir. Sind alle zu spät zur Arbeit gekommen, aber kein Menschen ist das irgendwie auf den Kopf gekommen, jetzt irgendwie zu schimpfen, ja, ich Schweine, ja, ich muss zur Arbeit. Nee, weil die Leute wissen also, gut, heute streikst du, aber morgen muss ich vielleicht streiken. Mhm. Dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mich nicht beschimpft. Ja. Es gehört halt zum Alltag, dass die Busse mal nicht fahren, dass man zur Arbeit zu spät kommt, naja, ist halt so, fertig. Und es wird nichts so groß daraus gemacht. Und tatsächlich sind auch viele Arbeitskämpfe dann erfolgreich. Mhm. Und entsprechend sind das sind die Löhne im Baskenland. Es ist ein großer Kampf gerade stattfindet um die Tarifverträge. Es gibt in einigen, im Metall zum Beispiel, dann eigene Tarifverträge im Baskenland und sind natürlich 20% besser als im spanischen Staat. Natürlich sowohl der spanische Staat wie die Unternehmer versuchen natürlich jetzt die baskischen Tarifverträge auslaufen zu lassen und nicht zu erneuern, nicht neu zu verhandeln. Und die sagen immer, ja, es gibt doch einen spanischen Vertrag, den können wir auch übernehmen. Und also, die Leute sind nicht blöd, und dann wird halt wirklich gestreikt. Ja, die Basken hören ja auch damit nicht auf, ne? Also mit dem Austritt aus dem Arbeitsleben ist ja nicht Feierabend mit dem politischen Kampf. Wir haben bei unserem Besuch auch viele Rentner gesehen, die Pensionistas, die auch über die Rentensituation immer noch politisch aktiv sind. Also man merkt diese hohe Streikdichte, die stattfindet im Baskenland, die ist da sehr, sehr spürbar. Ich möchte nochmal zurück auf unseren Zeitstrahl. Ann-Sophie hat es ja vorhin schon erwähnt, der Spanienkrieg eben auch als solchen zu benennen, in Abgrenzung von der bürgerlichen Einordnung eines Bürgerkriegs, der mit dieser Formulierung unsichtbar machen würde, dass italienische, deutsche Faschisten gemeinsam mit den Frankisten die Truppen der Republik, der Volksfront, die internationalen Brigaden angegriffen haben. Ne? Und deswegen auch immer wieder dieses doppelt unterstreichen, das Spanienkrieg zu nennen und eben nicht unsichtbar zu machen, was zum Beispiel du hast ja auch eben schon erwähnt, Thomas, in Guernica passiert ist. Vielleicht noch mal ganz kurz, Guernica ist wahrscheinlich vielen auch von unseren Zuhörern bekannt. Jeder kennt dieses Picasso-Bild. Als wir da waren, haben wir dieses Picasso-Bild auch gesehen. Das ist da sehr groß, aber es ist nicht mehr das, also es ist nicht das Original. Das Original ist, glaube ich, korrigiert mich mal, steht in Madrid und ist gar nicht in Guernica, wo es eigentlich Picasso stehen haben wollte. Thomas, erklär uns doch noch mal ganz kurz, was ist denn da 1937 passiert? Warum ist Guernica so einen starken Symbolcharakter und was hat die deutsche Luftwaffe damit zu tun? Einerseits ist Guernica war historisch ein Symbol für die baskische Eigenständigkeit. Wir haben in Baskenland verschiedene Regionen sozusagen, die heißen auch Spanisch Provinzen. Bei uns heißen das wirklich dann, sind es eigentlich eigene Länder, klein, also Gipuzkoa, Vizcaya, Navarra und so weiter. Und verschieden, also historisch gab es dann auf jedem Territorium, jede Provinz gab es ein Regionalparlament seit dem Mittelalter. Und in Vizcaya, in Gipuzkoa sind die, jedes Mal, wenn die zusammengekommen sind, haben sie sich in einer anderen Stadt getroffen, in einem anderen Dorf. Die sind also, das Parlament ist gewandert. Ich rede jetzt vom Mittelalter. Und in Bilbao, also in Vizcaya, haben sie sich immer an einen Ort getroffen. Das war Guernica. Um eine Eiche, die dann, naja, bla bla, heilig und bla bla, das ist ein Blödsinn. Aber die haben sich halt immer an einen Ort getroffen. Und das heißt, somit hat die Stadt einen besonderen Rang irgendwie erlangt, weil sich dort eben was heißt demokratisch, im Mittelalter kann man davon nicht reden, aber sozusagen einfach die Vertretung der verschiedenen lokalen, Mächtigen wahrscheinlich, aber die haben sich halt in Guernica getroffen, das hat Guernica allgemein für das Baskenland das Symbol einer sogenannten Urdemokratie, bla bla bla und solches Zeug. Aber es war halt ein Symbol und ich denke, das war der Grund, weshalb man das, als der Krieg dann anfing, dass die Faschisten gesagt haben, das Symbol müssen wir kaputt machen. Und deshalb ist Guernica bombardiert worden, es war gerade März, sind halt einige Leute umgekommen. Sie sind nicht nur über Guernica bombardiert worden, auch noch Durango, Damorivieta, weitere Städte, aber Guernica war halt symbolisch das Wichtigste und es hat auch die Leute stark getroffen. Und das war, warum Guernica jetzt gewählt worden ist. Und ich denke jetzt für die Familie, das ist ja von der Legion Condor, der Nazi Flug, wie nennt man das da? Flug in Luftwaffe. Flug, weil genau das Luft dafür. Da haben wir vor, und ich denke mir, gut, das ist ja inzwischen bekannt, also sie haben einfach ausprobieren wollen, die neuen Techniken, die neuen Flugzeuge, Flächen, Brandbomben und solche Sachen. Das war ja das Interesse natürlich dann, das Franco-Regime, das heißt der Krieg, also für Franco, was heißt umzuentschieden? Ja, damals war es noch nicht entschieden, der Krieg, aber ich denke, es war einfach wichtig zu zeigen, was für eine Macht sie haben. Und sie haben ja auch später dann überall bombardiert, also sowohl die Deutschen wie die Italiener. Die Italiener eher an der Mittelmeerküste und die Deutschen halt überall rum. Die haben halt schon ihre Waffen ausprobiert für das, was später dann der Weltkrieg wäre. Keine Ahnung, das kommt jetzt auch, wenn jetzt überall in Europa neue Waffen gebaut werden, die müssen ja auch irgendwo ausprobiert werden. Wenn wir sehen, wo sie erstmal zur Probe abwerfen. Ja. Und das eben dann eigentlich der Guernica als Symbol und eine Folge, die Folgen dann. Ich muss halt denken, dass sie im Spanischen Bürgerkrieg, Franco war ja selbst strafversetzt in Marokko und war dort, hat dort die Kolonialtruppen befehligt, die aus dem Marokkaner bestanden. Er hatte eigentlich keine spanische Truppen und er ist ja dann von der italienischen Luftwaffe aufs Festland transportiert worden mit Kolonialtruppen. Das waren seine ersten Stoßstufen. Also wir benutzen nicht mehr den Begriff Bürgerkrieg. Es war kein Bürgerkrieg. Es ist eigentlich in der ganzen Franco-Zeit so benannt worden. Es war ein Militärputsch, unterstützt von Italien und Deutschland. Und ohne diese Unterstützung hätte er wahrscheinlich nicht erfolgreich sein können. Mhm. Weil die Republik hatte ja eine Armee und ein Großteil der Armee stand natürlich zur Republik. Also das ist auch gar nicht viel Interpretation. In den Rahmen der Nürnberger Prozesse hat Hermann Göring selber genau das so benannt. Also die Attestung der Waffen, es musste getestet werden vor 1939, was natürlich auch ein Indiz ist, dass 1937 die Pläne für den Zweiten Weltkrieg bei den Deutschen schon sehr fortgeschritten waren. Ja, nur so als Randbemerkung. Ja, und so wie du sagst, Thomas, läuft ja heute noch genauso, dass die Waffen woanders ausprobiert werden. Genau, wenn man zum Beispiel an die Ukraine denkt mit Leopard 2, die scheinen ja auch gar nicht so gut abzuschneiden, wie die Deutschen das immer versprechen, aber das ist ja ein anderes Thema. Genau, wir waren gerade bei Guernica, kommen wir zu El Geta. Während des Spanienkriegs hat sich im Baskenland ein organisierter antifaschistischer Widerstand entwickelt und El Geta wurde dabei zu einem symbolischen Ort. Dieser Widerstand war nicht nur ein Kampf um nationale Unabhängigkeit, sondern auch klar klassenpolitisch geprägt. Und spielt El Geta heute in der Erinnerungskultur der baskischen Linken eigentlich noch eine Rolle? Nee. El Geta wird nur noch dazu benutzt, dass Bilbao leben ja ganz viele Menschen und die langweilen sich manchmal, tut mir leid, ich bin jetzt ein bisschen sarkastisch, und dann tun sie dann alle paar Jahre gehen sie nach El Geta und stellen dort die Kämpfe nach. El Geta war die Front gegen den Faschismus, nicht weit von Bilbao. Und da gab es harte Kämpfe und es wird halt heutzutage von Freiwilligen ab und zu mal nachgespielt. Aber sonst ist El Geta kein besonderer Begriff. Mhm. Die Nordfront sozusagen im spanischen Staat ist 1936 ziemlich schnell zusammengebrochen. Also Irun wurde schnell besetzt, da war die Grenze zu Frankreich abgeschnitten, es gab keinen Nachschub an Waffen und dann wurde der berühmte eiserne Gürtel um Bilbao gegründet als Verteidigungsstrategie. Die Pläne sind aber verraten worden vom Konstrukteur, vom Designer von diesem Schutzwall und da ist auch Bilbao nach relativ kurzer Zeit dann gefallen. Wie gesagt, es waren in Irun zum Beispiel waren Truppen aus Navarra im Einsatz, Karlisten, und die Faschisten haben die Kolonialtruppen bis Irun gebracht und die haben an der vordersten Front dann gekämpft. Das ist wieder eine andere Geschichte. Und Bilbao ist dann auch relativ schnell gefallen mit der Unterstützung der Deutschen und der Italiener. Aber Geta ist an sich kein wichtiger Begriff heutzutage. Okay. Interessant ist halt wieder, Krieg 36 eigentlich im Baskenland verlaufen ist, gut, wie überall. Es gab keine baskische Armee, die spanische Armee war minimal vertreten und es haben sich halt sehr, sehr schnell Volksbataillone gegründet und zwar meistens nach den verschiedenen Parteien und Gewerkschaften. Jede Gewerkschaft hat ihre eigene Bataillone aufgestellt, jede Partei, also Sozialdemokraten, die baskischen Nationalisten, die baskischen Linken, die haben jede ihre eigene Bataillone aufgestellt, bis dann im Laufe des dann 37 dann die baskische Regierungen alle vereint hat und unter einer Leitung gestellt hat. Das war dann eigentlich schon zu spät. Mhm. Es war wirklich ein Akt der Selbstorganisation. Zum Beispiel, es gab spanische Militärs in Donostia und da sind wirklich dann die Menschen haben sich zusammengetan und haben dann irgendwelche Waffen zusammengekratzt, Jagdwaffen, sonst was, und sind dann wirklich dann hingegangen und haben dann die Kaserne der spanischen Armee besetzt. Ohne, dass es also wirklich ein Volksaufstand oder eine Volksverteidigung der Republik. Und das ist interessant. War im gesamten spanischen Staat so. Ja, als Deutschland vom Faschismus befreit wurde, da ging es ja in Spanien weiter unter der Herrschaft der Frankisten. Mit welcher Repression ging der spanische Faschismus gegen die Unabhängigkeitsbewegung im Baskenland vor? Und von welchen politischen Konflikten waren die 30 Jahre nach dem Krieg bis Francos Tod geprägt? Und ich schiebe noch eine Frage nach. Was bedeutete der Machterhalt des spanischen Faschismus für die spanische Bourgeoisie? Gut. Überall dort, wo die Faschisten militärisch gesiegt haben, war der erste Schritt natürlich, die ganzen, alle verbliebenen Republikaner oder Anhänger der Republik, das heißt in Baskenland auch dann bürgerliche Nationalisten, Katholiken, erstmal einzusperren, zu deportieren, in Arbeitsbataillone, also Zwangsarbeit machen zu lassen und dann natürlich die gesamte Verwaltungsstruktur sofort zu übernehmen. Alle Bürgermeister sind ersetzt worden, selbstverständlich, die Faschisten. Und das heißt, da hat angefangen eine Faschisierung der Gesellschaft, also organisatorisch, ideologisch, das ist natürlich der Nationalkatholizismus, ist überall eine Pflicht geworden. Die ganzen rechten Pfarrer sind natürlich überall eingesetzt worden. Die linken Pfarrer mussten fliehen. So auch im Baskenland so, dass sehr, sehr viele Pfarrer fliehen mussten. Und 30 Jahre lang haben sie gemacht, was sie wollen. Es hat aber dann eben in den 50er Jahren hat in Spanien eine leichte Industrialisierung begonnen. Im Baskenland, Barcelona und Madrid besonders, ist die Industrialisierung auch forciert worden. Auch zum Teil, um eben die einheimischen Bewegungen ein bisschen zu schwächen. Und sind viele Leute dann gekommen aus den armen Regionen in Spanien. Also man hätte ja auch die bitterarmen Regionen in Spanien ein bisschen fördern können. Das ist Extremadura, Andalusien besonders, auch ganz Kastilien ist bis heute noch bitterarm. Also bitterarm im Sinne, dass es kaum Industrie gibt. Man hätte wirklich wenn der Faschismus es gewollt hätte er die armen Regionen fördern können. Er hat es nicht gemacht. Er hat dann wirklich dann das Kapital in die schon etwas weiterentwickelten Regionen fließen lassen, im Baskenland, Madrid und Barcelona und Katalonien. Industrialisierung hat zur Folge natürlich, dass die Arbeiterinnenbewegung wieder erstarkt, auch wenn sie, wie gesagt, alle Kommunisten, Sozialisten, alle geflohen sind nach dem Krieg. Es hat natürlich immer wieder Versuche gegeben, die linken Bewegungen und Gewerkschaften wieder aufzubauen in spanischen Staat. Aber eben, es gab Industrie, 50er, 60er Jahre, und damit entsteht eine neue Arbeiterinnenbewegung. Im Baskenland sind zum Beispiel die Comisiones Obreras gegründet worden, in Bilbao. Das ist dann später wurde es eine kommunistische Gewerkschaft, inzwischen von kommunistischen Unionen nicht mehr viel hat. Ich war sehr eng an die spanische kommunistische Partei gebunden, ist im Baskenland gegründet worden. Und auch die Gewerkschaften im Baskenland sind entsprechend in den 60er Jahren sehr, sehr stark geworden. Die Arbeiterinnenbewegung, es fing an, Streiks zu geben, selbst in der Franco-Zeit. Und das hat natürlich dazu geführt, dass zu Francos Tod dann die Arbeiterinnenbewegungen am Start Punkt war, um dann wirklich loszulegen und weiter zu kämpfen. Was hat Franco sonst gebracht? Natürlich eben neben der ganzen Zwangskatholisierung, die dann mit seinem Tod plötzlich verschwunden ist, von heute auf morgen, die Repression der baskischen Kultur, der baskischen Sprache, das war was ganz Wichtiges und das prägt die Menschen bis heute noch. Es werden immer noch die Dokumentale gedreht und darüber geforscht. Es war verboten, auf der Straße baskisch zu sprechen. Es war verboten, die baskische Flagge, baskische Kultur zu zeigen. Es hat sich dann gegen Ende der Diktatur ein bisschen gemildert. Da war Folklore erlaubt, aber noch immer nicht die baskische Sprache. Und das hat stark die Bewegung im Baskenland bis heute noch geprägt. Die Repression, die man damals erlebt hat. Aber eben immer wieder, was man betonte, die Zusammenarbeit der sozialen Bewegungen und der kulturellen Bewegungen. Das ist also wirklich, dass der Linke auch dann für die baskische Sprache eintreten. Und wenn die Leute für die baskische Kultur, für die baskische Sprache kämpfen, dass sie automatisch auch eben für die Arbeiterinnenbewegung sind, also für eine linke Sozialpolitik. Das ist eigentlich das Prägende im Baskenland. 1975 stirbt Don Franco. Und für Spanien bedeutet das einen neuen, nennen wir es mal politischen Übergang, die sogenannte Transition. Es gab eine Einführung formaler bürgerlich-demokratischer Strukturen, aber viele aus dem frankistischen Apparat blieben ja in den Machtverhältnissen, in den Strukturen etabliert. Hinzu kamen die Amnestiegesetze. Die verhinderten eine juristische Aufarbeitung eben dieser ganzen Herrschaftsepisode von Franco, also auch die 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Du bist ja in dieser Zeit geboren, so um 75 rum. Aber die politische Debatte war ja immens in dieser Zeit nach 1975. Dann würde ich das mal so fragen, was bedeutet die sogenannte Amnestie aus deiner Sicht und welche Schatten werden von Transition und Amnestie auch noch in die Gegenwart geworfen? Gut, die sogenannte Transition, das ist eben der Übergang, ist weltweit verkauft worden als der Übergang von Diktatur zur Demokratie. Das war, wie du gesagt hast, nur formell. Es sind halt die sozusagen bürgerlich-demokratischen Institutionen eingeführt worden, also es Wahlen, Parlament, Senat, eine Regierung und so weiter. Hatte ich was vergessen. Jetzt der Witz ist, das Regime, Franco-Regime, nannte sich selbst auch Demokratie. Democracia Organica. Das ist eine organische Demokratie, weil es durften ja nur die Familienköpfe wählen, das heißt, in den Familien nur die Familienoberhäupter, Männer durften wählen in der Zeit. Und es gab halt verschiedene Strukturen, wo eben, ja, die Volksmassen irgendwie organisiert waren, bis es dann irgendwie bis ins Parlament. Natürlich gibt es in jeder Diktatur ein Parlament. Also, wie gesagt, dann, was da geändert worden sind einfach die Strukturen, formell, wie das alles organisiert wurde. Was sich nichts geändert ist, ist an der Armee, das ist nichts geändert worden, Polizei, nichts geändert worden, ist alles gleich geblieben, ja, die haben die Uniformen gewechselt, zweimal, erst waren sie grau, dann waren sie braun und heute sind sie blau. Mhm. Das ist wunderbar und die Struktur, naja, ist genau, die ganze Organisation ist gleich geblieben. Wirtschaftlich ist natürlich in den ganzen Monopolfirmen des Staates ist da nichts geändert worden, sind die gleichen Leute geblieben. Der Unterschied ist, dass dann die ganzen staatlichen Firmen mit der Zeit privatisiert worden sind. Also sind natürlich die gleichen Menschen, die großen Kapitalinhaber sind natürlich, haben dann nichts gespürt, die konnten weitermachen wie immer. Die Kirche hatte weiterhin ihre Macht. Ich glaube, es ist heute noch so, dass die Hälfte des kirchlichen Etats in Spanien von der Regierung direkt gezahlt wird und so weiter. Ich glaube, es gibt keine Kirchensteuer und was gibt es noch für Machtstrukturen? Dann gibt es Wirtschaft, Militär, Polizei und Kirche. Und da hat sich halt nichts geändert und die ganzen verschiedenen Machtbereiche, die haben sich eben seit Frankos Tod weiterentwickelt und nie behelligt worden. Es gibt dann das Beispiel eben, selbst politische Parteien. Der eine Grund, weshalb man, ja, was heißt zweifelt, der Grund, weshalb es am Ende eine Einigung gab zu der Opposition. Natürlich gab es damals schon Sozialdemokraten und die Kommunistische Partei, die war im Untergrund vorhanden. Und die haben den sogenannten Übergang, die Transition unterstützt, nur dafür, dass sie legalisiert worden sind. Die Sozialdemokraten und die PCE. Und das war halt der Pakt, wir werden legalisiert, wir dürfen an Wahlen teilnehmen und wir funken nicht dazwischen. Wir akzeptieren eben diese strukturelle, formelle Änderung, ohne jetzt wirklich Folgen, dass irgendwie verlangt wurde, dass jetzt eine Bereinigung des Militärs, der Polizeikräfte stattfindet. Das heißt, sie haben akzeptiert, die großen linken Parteien, dass die gesamte staatliche Struktur intakt bleibt, dafür, dass sie an den Wahlen zulassen wurden. Das heißt halt die ganze, und die Amnestie war eben das Gesetz, das dann eben diesen Übergang ermöglicht hat und den ganzen Faschisten ermöglicht hat, weiterzuarbeiten, ohne dass sie juristisch irgendwie behelligt wurden. Die ganzen Minister aus der Franco-Zeit, die waren weiterhin noch übrig, dann einer der letzten Innenminister aus der Franco-Zeit, der hat dann die neue konservative spanische Partei gegründet, erst Alianza Popular, jetzt heißt sie Partido Popular. Er hat gesagt, gleich nachdem Franco tot war, hat er gesagt, wir waren schon immer Demokraten und klar, hat eine neue Partei gegründet und man durfte überhaupt nichts gegen die machen, weil es eben ein Amnestiegesetz gab, wo die ganzen eben amnestiert wurden. Polizei, Militärs, sonst für staatliche Strukturen. Und das ist das Problem bis heute, dass natürlich diese Machtstrukturen weiterhin noch stark geprägt sind aus der Franco-Zeit. Natürlich sind jetzt inzwischen auch junge Leute dahinter gekommen, aber die Strukturen sind immer noch da. Und wir haben halt zur Folge, dass natürlich in den rechten spanischen Parteien, natürlich sind jetzt inzwischen jüngere Leute, die nicht unbedingt Franco gekannt haben, aber die ideologisch und politisch voll auf der Linie Franco sind und wirklich dann den spanischen Nationalismus unterstützen, denn die katholische Kirche sind ultrakatholisch und natürlich fremdenfeindlich sind. Das ist alles noch vorhanden und es gibt eine ganz klare Verbindung zur Franco-Zeit. Vielleicht noch ein Satz zu diesen internationalen Strukturen. Noch unter Franco ist schon 1955 Spanien der UN beigetreten und nach Francos Tod im Rahmen dieser Transition 82 direkt der NATO. Und dann, ich glaube, noch mal ein paar Jahre später, auch Mitte, Ende der 80er in die Europäische Gemeinschaft. Also das noch für diese Linie, also nachdem Franco weg war, hat sich dann der spanische Staat sehr schnell bemüht, auch in diese internationalen Strukturen den Weg reinzufinden wie NATO und EG bzw. EU. Das ist klar, das ist einfach, wir kennen es, im Westen war damals die Sowjetunion der große Feind und da war natürlich überall auf der Welt, ging es ja nicht mehr darum um Demokratie oder sonst was, sondern es ging nur noch darum um die Front gegen die Sowjetunion und da war es natürlich willkommen, dass ein Land wie Spanien 100% dahinter stand und die antikommunistische Linie verfolgt hat. Also gar keine Frage, dass sie dann überall aufgenommen worden sind mit offenen Armen. Also wir kommen auf unserem Zeitstrahl jetzt in die Mitte der 70er Jahre. Zwischen 1974 und 1979 führte der geplante Bau des Kernkraftwerks in Lemois zu massiven Protesten und wurde zu einem Symbol des Widerstands gegen den spanischen Zentralstaat und die kapitalistische Energiepolitik. Diese Proteste verbanden sich mit Arbeitskämpfen und der Forderung nach Selbstbestimmung im Baskenland. Und gleichzeitig eskalierte die Situation durch bewaffnete Aktionen der ETA. Über die hatten wir noch gar nicht gesprochen, wurde als bewaffneter Widerstand, als marxistisch-leninistischer Widerstand im spanischen Faschismus gegründet. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Wie wurde das damals innerhalb der baskischen Linken diskutiert? Also die ganze Geschichte um Lemois. Und gab es Spannungen zwischen gewaltfreien Bewegungen mit so eine pazifistische Orientierung und denjenigen Teilen des Widerstands, die eben auf bewaffneten Widerstand gesetzt haben? Gut, ganz kurz, ETA wurde nicht als marxistisch-leninistische Organisation gegründet, sondern eigentlich Paria zum Teil, ehemalige Pfarrstudenten und sowas waren drin, aus dem bürgerlichen Bereich. Aber von Anfang an waren am Anfang vier Fronten. Es gab die politische Front, die kulturelle Front, die militärische Front und die Arbeiterinnenfront. Also von vornherein waren auch die Arbeiterbewegungen drin. Und dann erst mit der Zeit ist es zu einer eindeutig linken Organisation geworden, marxistisch. Erst mit der fünften Assemblée dann. Lemois ist eigentlich ein seltsamer Fall, weil, es war damals üblich, dass überall in Europa AKWs gebaut wurden. Es war halt ein Mini-Dorf im Baskenland an der Küste. Und mir ist noch nicht ganz klar, warum das so wichtig geworden ist. Es war einfach eine Mischung, dass, natürlich gab es damals schon ein paar Ökos, überall auch bei uns ein paar wenige. Aber es war eben einfach klar eine Zerstörung eines relativ naturbelassenen kleinen Ortes, Fischereiortes, die ganzen Zweifel dann aufkamen mit der Verschmutzung der Gewässer, eventuell, dass da natürlich das ganze Kühlwasser dort aus dem Meer gezogen werden. und so. Und dann irgendwie hat sich das entwickelt zu einer sowohl kapitalfeindlichen Bewegung einerseits und auch irgendwie Heimatschutzbewegung. Hat sich beides vermischt. Also irgendwie haben dann die Leute, die mehr nationalistisch eingestellt waren, auch fürs Baskenland eingestellt waren, die haben das dann unterstützt, halt gesagt, indem sie gesagt haben, nee, das ist eine, das wird uns aufgedrückt von Madrid aus. Und zugleich die Arbeiterinnenbewegung, die ja stark war in der Zeit, die haben gesagt, naja, das dient ja nur dem Großkapital, dass sie jetzt billig Energie machen und wir müssen das alle tragen. Was? Damals war es eine Energiefirma, die ist damals Iberduedo, heute heißt sie Iberdrola, ist immer noch eine der, glaube ich, die zweitgrößte Firma im spanischen Staat, die ist im Baskenland entstanden und ist auch hauptsächlich hier in der Gegend aktiv. Und es begann als eine relativ bürgerliche Bewegung für eine Küste ohne AKWs. Es gab damals das Projekt, glaube ich, drei oder vier AKWs an der Küste zu bauen. Und das haben die Leute einfach als übermäßig gefunden und haben angefangen, sich dagegen zu mobilisieren. Verschiedene Schichten, aber es war eben allgemein die Politisierung der Gesellschaft da. Also die Gesellschaft war rezeptiv für seine Bewegung. Sowohl in den sozialen Bewegungen, den linken Bewegungen, wie auch in den eher so kulturell oder nationalistischen Teilen der baskischen Gesellschaft. Es ist alles sehr gut gelaufen, auch sehr militant. Man hat angefangen, überall die Strommasten abzusägen. Es gab eine Riesenkampagne, zum Beispiel die Zähler, die Stromzähler auszuschalten. Das war ganz einfach. Du hast einen Hammer genommen, hast auf das Rädchen gehauen, dann hat es nicht mehr gezählt, aber du hattest immer noch Strom. Das war damals einfach so. Damals ging das noch. Du hast einfach da auf das, die wisst ja, die alten Zähler, da gab es ein Rad, was sich gedreht hat. Du hast mit dem Hammer draufgeschlagen, gut, ein Glas kaputt gemacht, draufgeschlagen, dann stand der Zähler still, aber der Stromfluss ist nicht unterbrochen worden. Und das ist einfach massiv gemacht worden, überall. Und die Leute haben das zum Teil freiwillig gemacht und unfreiwillig wurde halt überall das eingeschlagen. Das heißt natürlich dann für die Firma war es natürlich ein bisschen ein Verlust. Ja? Und es wurde einfach massiv, wurde dagegen, abgesehen von Demos, auch in Hondarribia haben wir ein Komitee damals gegründet. Und dann natürlich haben wir Demos organisiert im Dorf und da waren Transpisch überall aufgehängt. Wir haben aufgerufen, wir haben Stände hingestellt, Material verkauft, Informationsmaterial. Das meiste Material kam tatsächlich aus Deutschland und Holland, wurde dann übersetzt ins Baskische und ins Spanische. Damals war die Anti-AKW-Bewegung in Deutschland die stärkste in Europa weit bestimmt. Und trotzdem haben das die Leute sehr gut aufgenommen. Es hat dann niemals irgendwie eine Bewegung dagegen, also für die AKWs gewesen, weil man wusste, es steht eine große Firma dahinter und dass die Interessen einfach nur die Verteidigung oder die Interessen des Kapitals. Und wie gesagt, die Bewegung war schon sehr militant, also in dem Sinne. Und dann irgendwann ist dann die Organisation ETA eingestiegen. Schwer zu sagen, ob es nur opportunistisch ist, ich denke nicht. Sie haben einfach gesehen, man kommt nicht voran mit den sozialen Bewegungen, die stark sind. Gut, es gab dann unglaublich große Demos in Bilbao, überall in den Hauptstädten. Aber natürlich ist das dem Kapital wurscht letztendlich, was da passiert. Und sie haben dann irgendwann ihre Pläne zurückgeschnitten und haben dann gesagt, es genügt uns mit einem AKW im Lemonis. Und das hat dann den Vorteil, dass sich die ganze Bewegung auf Lemois fokussiert hat. Irgendwann ist die Organisation eingestiegen und hat angefangen, Bomben zu legen, sowohl in Büros der Firma, der Stromfirma, Iberdrola damals, und dann letztendlich dann auch im AKW selbst. Es war ja noch nicht fertig. Erstmal sind ein paar Bomben außen dran gelegt worden, dann irgendwann bis in den Reaktor drinnen selbst, der noch nicht fertig war. Da sind dann tatsächlich dann auch zwei Arbeiter umgekommen, sind auch zwei ETA-Militanten bei verschiedenen Aktionen umgekommen. Und dann gab es eben dann die Entführung des Chefingenieurs des AKWs. Der ist, glaube ich, zweimal entführt worden. Und beim zweiten hat man halt der Firma ein Ultimatum gestellt, dass sie das AKW den Bau einstellt, haben sie natürlich nicht gemacht und dann ist er hingerichtet worden, der Chefingenieur. Und das war dann der Punkt, wo, denke mal, selbst die in der Firma selbst war niemand mehr bereit, das Risiko auf sich zu nehmen. Und irgendwann hat die Firma gesagt, okay, wir müssen das Projekt aufgeben. Natürlich haben sie dann sämtliche Kosten vom Staat ersetzt bekommen. Auch die Gewinne, die sie damit hätten machen können, haben sie dann vom Staat bekommen. Also jahrzehntelang haben die ganzen Menschen, die Stromkunden, die ganzen Ausgaben und die ganzen Verluste der Firma gezahlt. Aber das Projekt ist dann stillgelegt worden. Die Bauruine steht jetzt noch und die ist nichts mehr drin. Die ganzen Teile sind alle verkauft worden, auch Reaktorteile und sonst was. Und dann hat es verschiedene Projekte gegeben. Man wollte eine Fischfarm dort hinbauen und sonst was. Also hat alles nicht hingehauen. Ist jetzt noch schwach bewacht, aber man kann sie sich von nein ansehen. Ist eine interessante Sache, weil es wirklich ein europaweit war es ein großes Thema, die AKWs, die Anti-AKW-Bewegung. Und eigentlich hat es im Baskenland nie eine besonders enge Verbindung zu sozialen Bewegungen in Europa gegeben, aber aus irgendeinem Grund hat es hier funktioniert. Ich denke eben, weil es einmal, ja, schon natürlich die Verteidigung der Natur, die Interessen des Kapitals zu bekämpfen und ein bisschen eben das Thema der Eigenständigkeit, dass man gesagt hat, jetzt wird uns von Madrid irgendwas aufgezwungen, was wir nicht haben wollten. Dann haben verschiedene Faktoren, die zusammengespielt haben und die eben zu einer sehr interessanten Bewegung geführt haben, die erfolgreich war. Vor kurzem ist auch ein von einer Bekannten von mir, von einer Regisseurin, eine Doku gefilmt worden über das ganze Thema. Und das Problem ist, wenn es natürlich offizielle Dokus sind, kann man nicht alles sagen. Das heißt, bestimmte Positionen kommen da, dürfen natürlich nicht vorkommen. Die hat natürlich Unterstützung bekommen von weiß nicht, das Kulturministerium in Spanien und vom Baskenland und sonst was. Und sie hat versucht, einen ausgeglichenen Standpunkt zu vertreten. Natürlich kann da niemand kommen und sagen, Dank des Dörfens, Kampf ist Limoges gestoppt worden. Das kann, darf niemand sagen. Und dann, gut, sind ein paar Leute gekommen, die haben gesagt, ja, das hat schon einen Einfluss gehabt, Punkt, mehr dürfen sie nicht sagen. Sind dann Positionen, kommen da in den Film vor, wo Leute sagen, ja, das war völlig falsch, der werfende Kampf hat den ökologischen Kampf vereinnahmt und was wir da, irgendjemand sagt, ja, die werfende Organisation hat den ökologischen, also die soziale Bewegungen entführt sozusagen oder besetzt, sowas in dem Stile. Und dann, ja, sind die Leute, ja, die halt sehr ökologisch-pazifistisch sind und den Leuten muss man halt sagen, gut, in Burgos, nicht weit vom Baskenland, steht noch ein AKW, das jetzt gerade vor kurzem erst abgeschaltet worden ist. Und sie haben ja nach dem ETA aufgehört hat oder sich aus nach dem Limoges gestoppt worden ist, haben die auch nicht erreicht, das AKW nebendran zu stoppen. Hm. Also die Ökobewegung allein hätte es nicht geschafft. Ist anders als Deutschland vielleicht, wo es dann die berühmten Kämpfe gegen das AKW Wiel gab, was ja tatsächlich auch gestoppt wurde. Aber was ist im spanischen Staat, gab es keine starke soziale Bewegung dagegen, gegen die AKWs allgemein. Und im Baskenland gab es eine starke Bewegung, die aber sehr wahrscheinlich das auch nicht geschafft hätte. Und leider, den ersten Kampf hat man es erreicht mit hohen Kosten, natürlich Menschenkosten, Menschenleben, das ist schön, aber ja, wie oft beim Kapital sind halt die Mittel nicht immer die wir uns wünschen, aber manchmal notwendig. Wir haben uns auf unserem Zeitstall noch eine andere Marke rausgesucht, und zwar zum Thema der Geschichte von Polizeirepression, wie der spanische Staat im Baskenland auch sehr repressiv, sehr gewaltsam vorgegangen ist gegen die Protestbewegung und das auch am 3. März 1976, also nach dem Tod von Franco, ist in Vitoria-Gasteiz ein Arbeitsstreik brutal von Polizei und Guardia Civil, das Polizeisystem in Spanien wäre wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge wert. Das ist auch interessant und auch historisch spannend aufzuarbeiten. Naja, dieser Arbeitsstreik von diesem 3. März wurde jedenfalls niedergeschlagen und die Bilanz: 5 Arbeiter starben, Die hatten sich damals in einer Kirche versammelt. Das hatten wir damals, als wir zu Besuch da waren, auch gesehen. Es wurden die Fensterscheiben der Kirche von außen von der Polizei, von der Guardia Civil eingeschossen mit so Rauchgranaten, um die Leute gewaltsam aus der Kirche wieder herauszukriegen. Gab unheimlich viele Verletzungen, denn als die Protestierenden, die Demonstranten aus dieser Kirche rauskamen, wurde quasi schon gewartet von Seiten Polizei und Guardia Civil, um auf die einzuprügeln. Vittoria Gasteiz am 3. März 1976 hat auch eine Symbolwirkung für den Repressionscharakter des spanischen Staats im Baskenland hinterlassen. Welche Bedeutung hat denn heute noch dieses Massaker für die baskische Arbeiterbewegung und wie läuft die Erinnerungsarbeit, die Memoria, in dieser Frage? Ich kenne mich da nicht so genau aus. Ich weiß, dass die Kirche ist inzwischen als Gedenkstätte anerkannt worden. Es gibt ja ein Komitee in Gasteiz, das dafür arbeitet. Und ich glaube, es ist auch ein Museum eingerichtet worden, offiziell jetzt also von öffentlicher Seite. Und das Komitee vom 3. März ist sehr aktiv und weiterhin noch. Aber jetzt speziell noch auf was die Geschichte angeht, also Geschichtspflege. Und es ist wichtig, weil das ist eben gerade die Zeit vom Übergang. 76 war Franco gerade ein Jahr tot und im Baskenland haben wir auch gekannt, einfach gehen auch die Zahlen her, kann ich nachher sehen, Folter, Repression, Tote. Die Repression ist ja nach Francos Tod viel härter gewesen als zur Francos Zeit. Es hat ja nach der Franco Zeit, wo es theoretisch 78, wo dann die spanische, das Statut 76 wurde, glaube ich, die neue spanische Verfassung anerkannt. Und irgendwie da haben wir einen Dreh. Und erst wirklich in den Ende der 70er Jahre wird die Repression in Spanien so stark wie nie. Sowohl gegen die Arbeiterinnenbewegung wie gegen die baskische Bewegung. Und das ist nur ein Fall davon. Und das ist wichtig als Symbol, weil die Arbeiterinnenbewegung weiß dadurch, gegen wen sie kämpft. Das heißt nicht, wir kämpfen jetzt nicht nur für Löhne. Wir wissen auch, wenn wir kämpfen, kann es gut sein, dass wir dann die Repressionsfolgen davon tragen müssen. Und die Repression, wenn der Staat zurückschlägt, dann gibt es Tote. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr präsent in der Arbeit, in der baskischen Arbeiterinnenbewegung, zu sagen, okay, wir wissen das, wir halten auch das Gedenken hoch. Es wird jedes Jahr noch gedacht, natürlich. Und es gibt jedes Jahr eine Demo zur Erinnerung an den 3. März. Es gilt für das gesamte Baskenland, dass die Arbeiterinnenbewegung weiß, mit wem wir es zu tun haben. Es ist jetzt also eben, wenn die Arbeitgeberorganisationen, so wie in Deutschland nennt man soziale Ausgleich oder soziale, wie nennt man das, eine soziale Partnerschaft, oder? Ja, genau, die soziale Partnerschaft, die auch versucht wird einzuführen, die spanischen großen Gewerkschaften übernommen haben, Comisiones UGT, die reden erstmal mit der Arbeitgeberseite, also mit der Unternehmerseite, bevor sie mit der eigenen Basis sprechen. Es geht immer darum, dass man versucht, einen Ausgleich zu finden und eben nicht zu streiken. Was in dem Baskenland nicht passiert. Im Baskenland wird erstmal mit der Basis der Belegschaft der Arbeiterinnen vor Ort gesprochen, dann wird dann entschieden, ob man kämpft. Man spricht nicht erstmal mit der Leitung der Firma. Und natürlich, es gibt die Verhandlungen, aber wenn die Unternehmerseite die Verhandlungen unterbricht, dann wird nicht irgendwie von oben irgendwie versucht, irgendwas zu arrangieren. Nee, dann wird einfach gekämpft. Und das ist eben, glaube ich, wichtig im Baskenland, dass dieses Bewusstsein da ist. Es gibt eben ganz klar zwei konfrontierte Gruppen. Das heißt, einerseits die Unternehmer und auch sind die Arbeiterinnen. Das heißt, die Klassenfrage ist ganz klar definiert. Kapital und Arbeit. Und dass man ganz genau weiß, wir wissen, wie das Kapital reagiert, wenn es irgendwann brenzlig fürs Kapital wird. Und das steht überall mit. Natürlich gibt es jetzt nicht die Repression, aber wie damals. Aber es schwingt überall mit, dass es irgendwie passieren kann und dass man sich entsprechend auch verhalten muss. Ja, Ann-Sophie hatte mich auch gerade nochmal darauf aufmerksam gemacht. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Als ich meine Frage eben formuliert habe, habe ich erwähnt, die Bilanz von diesem 3. März wäre gewesen, dass 5 Arbeiter starben. Die Formulierung starben ist hier natürlich falsch. Man muss das schon richtig benennen. Diese 5 Arbeiter wurden erschossen. Ja, also die Polizei hat auf die Demonstrierenden geschossen. mit scharfer Munition. Das ist der repressive Charakter, mit dem man hier historisch begreifen muss, in dem eben auch ein organisierter Arbeitskampf geführt wurde gegen eine Polizei, die scharf auf Demo-Teilnehmer schießt. Nur das noch zur Einordnung. Ja, gut, dazu noch sagen, die ganzen Polizeifunkaufnahmen, die gibt's ja inzwischen, und da wird's ja ganz klar, oder die haben gewusst, dass in der Kirche Arbeiter und ihre Familien dabei waren, Frauen und Kinder waren dabei. Sie haben ganz genau, wie du gesagt hast, sie haben ganz genau gezielt die ganzen Leute rausgebombt, also mit Rauchbomben. Und es gibt die Aufnahmen von den Befehlen, schießt auf jeden, der sich bewegt, wenn sie dann rauskommen. Also es war nicht irgendwie, wie es dann verkauft worden ist, ach, das war ein Fehler von irgendeinem Polizisten. Also, nee, das war geplant, das war auch der Einsatzbefehl. Man könnte ja jetzt fragen, gab es denn irgendwelche Konsequenzen für die Beamten, die da gemordet haben, für die da geprügelt haben und so weiter? Das kann ich jetzt nicht genau sagen, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß es. Nee, gab's nicht. Also zynischerweise, nein, gab es nicht. Also es gab keinerlei Verurteilung, weder von den Polizisten oder Guardia Civil, wie auch immer, gab's keinen Rechtsspruch dagegen. Ja, zu den Toten, also dass die da die 5 Tote in Gasteiz von, ja gut, es war ein Streik, aber oft wird eben vom bewaffneten Kampf gesprochen und ja, als sei es immer die Bösen und die böse Seite. Es wird jetzt noch in Spanien immer gesprochen von die baskischen bewaffneten Organisationen hätten irgendwie 850 Menschen umgelegt oder sowas, auch 820 sind gerade irgendwie. Ein bisschen so über 800. Und es gibt natürlich auch baskische Seite, werden jetzt die historische Gedenkengruppen, die haben natürlich dann, die haben auch aufgezählt, wie viel auf der, sagen wir, baskischen, auf der Volksseite gestorben sind. Das sind irgendwie 350 Menschen, die in der gleichen Periode seit 1960 in Baskenland gestorben sind. Anhand von dem Polizeirepression, nicht nur Militante, sondern auch wirklich viele Bürgerinnen, die einfach abgeknallt worden sind auf Demos oder weil sie verwechselt worden sind, und dann die ganzen parapolizeilichen Gruppen, da gab es ja 5 verschiedene vom Batallón Vasco Español, AAA und am Ende das GAL, die fröhliche Menschen abgeknallt haben. Also, wenn man dann sagt, okay, es gab eine bewaffnete Organisation, die hat sich gewehrt, aber der Staat hat genauso gewalttätig schon viel früher die Repression ausübt, und tödliche Repression. Hm. Und es waren jetzt in Gasteiz, das ist ein Fall, aber es sind Menschen überall in Baskenland auf Demos nur abgeknallt worden. Hm. Mhm. Genau, wir kommen zur Frage der nationalen Selbstbestimmung. Also seit den 1970er Jahren war diese Frage immer stärker mit klassenpolitischen Forderungen verknüpft. Die kommunistischen und marxistischen Teile der Linken betrachteten die nationale Frage häufig als Teil eines umfassenden Kampfes gegen den Kapitalismus. Also vergleichbar mit Kämpfen in Katalonien, Nordirland, Kurdistan oder Palästina. Und diese Verbindung hat historisch immer wieder zu Spannungen geführt, etwa bei der Frage, ob der nationale oder der soziale Kampf Priorität haben sollte. Wie wurde dieses Verhältnis zwischen nationalem Befreiungskampf und Klassenkampf in der baskischen Linken diskutiert? Und wie hat sich diese Dynamik im Spannungsfeld zwischen, ja, moderaten oder bürgerlichen und militanten Akteuren entwickelt? Die baskische, ich mag das Wort Nationalismus nicht, weil es ja nicht ganz klar ist, wenn wir jetzt, manchmal spricht man von linken Nationalismus, und das finde ich ein bisschen ungenau. Bei uns im Baskenland sprechen wir ja nicht vom Nationalismus, sondern von der patriotischen Linken im Prinzip. Abertzale heißt ja eher patriotisch, nicht nationalistisch. Ist ein bisschen schwer. Die Begriffe sind nicht ganz klar und sind problematisch. Aber eigentlich wird der baskische kulturelle Nationalismus bürgerlich gegründet. Wie gesagt, relativ schnell gibt es auch eine links geprägte baskische nationalistische oder kulturalistische Kraft im Baskenland. Die Arbeiterinnenbewegung ist von Anfang an, das war eben dann in des 18. Jahrhunderts, nach dem Krieg, Anfang des 19., die baskische Arbeiterinnenbewegung war von Anfang an dabei. Und das heißt, selbst die bürgerliche Bewegung, die hat dann ihre eigene Gewerkschaft gegründet, weil sie sich bewusst waren, dass die Arbeiterinnenbewegung eine wichtige Rolle spielen würde und spielte jederzeit. Es hat die Spannungen immer gegeben zwischen den Leuten, alle meinen, sie würden sozusagen gemeinsam arbeiten, also sozusagen die soziale Frage und die nationale Frage verbinden. Es gibt dann immer die Leute, die ein bisschen mehr Wert auf die eine legen. Ganz klar ist es geworden dann, wann war das? Mit der 5. Assemblée von der Organisation ETA, wo die Organisation sich ganz klar als marxistische Bewegung definiert hat und also die Untrennbarkeit von beiden Kämpfen postuliert hat und demnach auch gehandelt hat. Das war der Satz, den damals einer der Ideologen gebracht hat, der Argala, sagte, Baske ist jeder, der seine Arbeitskraft im Baskenland verkauft. Damit ist dann sozusagen ganz klar definiert, es geht nicht um einen kulturellen Kampf, es geht um einen sozialen Kampf, aber eben der baskischen Arbeiterinnen. Und das ist, den Kampf haben wir eben heutzutage immer noch, jetzt nach dem Ende des bewaffneten Kampfes, dann hat es wieder eine Neupositionierung der ganzen Bewegung gegeben. Und ein Teil der baskischen Linken ist reformistisch geworden und setzt halt sehr stark auf die nationale Frage. Und ja, und Selbstständigkeit unserer Geschichten uns vernachlässigt ein bisschen, oder sagen wir nicht vernachlässigt, lässt einfach die sozialen Kämpfe in den Händen der Arbeiterinnen. Das heißt, ein bisschen haben sie die beiden Fragen wieder getrennt. Und die Spannungen sind halt weiterhin noch da. Wie gesagt, der Vorteil ist, dass die Arbeiterinnenbewegung in Russland immer noch sehr stark ist. Sie ist jetzt nicht mehr so klar kulturell oder national geprägt. Aber ich denke, es ist eine Frage der Zeit, dass wieder beide Kämpfe vereint werden. Und weil da, das war eigentlich die historische Kraft der baskischen Linke, dass eben die beiden Fragen vereint worden sind. Und wenn man eben für das Baskenland gekämpft hat, selbstverständlich eben auch für die Arbeiterinnenbewegung gekämpft hat. Wie gesagt, jetzt allgemein in ganz Europa sind linke Gruppen sind ein bisschen alle konservativ geworden oder sind ein bisschen reformistisch geworden. Es gibt noch starke, besonders in der Jugend gibt es eine ganz, ganz starke linke Organisation, mehrere, die sozialen Bewegungen sind stark im Baskenland zersplittert. Nicht zersplittert ideologisch, sondern einfach lokal aufgesplittert. Man kämpft zurzeit vor Ort für die verschiedenen Fragen. Es gibt einen Kampf, der jetzt in nächster Zeit sehr stark werden wird. Das ist zurzeit ist ja wie gesagt lokal gegen die Solaranlagen und Mega Windkraftanlagen, die auf den Bergen im Baskenland installiert werden, zum Teil dann eben in den flachen Regionen, auf den Feldern, auf landwirtschaftlich wichtig, also wichtigen Gegenden. Also wie nennt man das, also landwirtschaftliche relevante Flächen, die werden dann mit Solarpanelen belegt. Und da gibt es halt ziemlich viele Kämpfe, starke Kämpfe, sind aber eben nur sehr lokal geprägt. Ich denke, es wird ein bisschen in die Richtung gehen, dass daraus eine starke Sozial- und nationale Bewegung wieder entstehen könnte. Eventuell damals, wie es mit Lemois passiert ist. Das ist nicht ganz klar, aber es gibt einige Schritte in die Richtung, die verschiedenen Kämpfe zu koordinieren. Und da geht es wirklich um Landschaftspflege, Naturpflege, aber natürlich auch die ganzen Folgen davon. Dass man sagt, nee, es geht ja nicht darum, Energie zu produzieren, sondern Energie einzusparen, das ganze Konsummodell zu ändern. Und da ist halt nicht nur einfach eine ökologische Frage, sondern dass sie ganz klar auch sozial und antikapitalistische Projekt ist. Wissen, was gerade geschieht. Wir sind ein bisschen in einer Situation, wo es keinen einheitlichen Kampf gibt jetzt von sozialen Bewegungen und sagen wir kulturell, das ist ein bisschen verflossen in den letzten 10 Jahren, aber wie gesagt, die Kämpfe sind noch da. Es fehlt ein bisschen die Bewegung. Also wird wahrscheinlich irgendwann zu einer stärkeren Bewegung kommen, hoffe ich. Ja, da interessiert uns als Kommunistenkneipe natürlich auch die kommunistischen Teile der Bewegung im Baskenland. Und da hast du ja auch gerade schon gesagt, es gibt eine starke Jugendbewegung. Und magst du da noch was zu erzählen? Ja, die Jugendbewegung ist eigentlich entstanden als Reaktion auf die reformistische Tendenz der ehemaligen radikalen baskischen Linken. Und die haben gesehen, ja, es gibt die falsche Richtung. Und dann, ich beobachte im Baskenland gerade ein bisschen, dass früher gab es ganz viele politische Gruppen, die alle links oder sozialistisch, sozialdemokratisch genannt haben. Und inzwischen spüre ich ein bisschen auch bei älteren Menschen, kämpft sich da irgendwie das Bewusstsein durch oder breitet sich das Bewusstsein aus, dass diese ganzen Bewegungen irgendwie zu nichts geführt haben. Und Leute, die irgendwie sozialdemokratischen, reformistischen Gruppen früher waren, die sagen, wo stehen wir jetzt? Hat sich irgendwie sozial was geändert an der Gesellschaft? Es geht uns allen schlecht an. Das Kapital ist nur immer stärker geworden. Und was gerade im Baskenland, wo eben dank des oder durch den Einfluss des bürgerlichen Nationalismus und des Katholizismus, früher waren die Leute moderat und nicht unbedingt sowjetfreundlich zu Sowjetzeiten. Auch Leute, die links waren, die waren sehr, sehr antikommunistisch in den Sinn, weil sie antisowjetisch waren. Und so langsam habe ich das Gefühl, die Leute sind nicht mehr so anti. Die sagen, hoppla, also die Einzigen, die noch links bleiben und linke Prinzipien wirklich noch gut verteidigen, sind tatsächlich die Kommunisten. Und die, und wenn, wie gesagt, wo ich jetzt ein bisschen arbeite in der Gruppe, rechtes Kommunisten eindeutig. Und das wäre vor 20 Jahren, wenn jemand mit dem Hammer und der Sichel irgendwie mit seinem Button kommen ankäme, dann hätten einige gesagt, was soll das da und ja und so und nee, und die sind jetzt einfach still, die gleichen Leute. Das heißt, immer gibt es einen Zweifel, ja, was haben wir bis jetzt gemacht und wie soll das weitergehen? Und die sage, und die Konsequenz zu sagen, okay, vielleicht muss man den Kommunisten eine Chance geben, aber natürlich eben Sowjetunion ist inzwischen auch nicht mehr da und was dort läuft, ist auch nicht sehr schön. Gerade wo wir vorhin sprachen, dass die ganzen neuen Waffen ausprobiert werden. Wir wissen natürlich, dass in der Ukraine auch von beiden Seiten die neuen Waffen ausprobiert werden, nicht wahr? Das ist eine Katastrophe für die Ukrainer. Aber eben. Und eben, und dass die Leute sagen, okay, die Jungen, die versuchen jetzt was Neues, sie suchen noch den Weg, ist nicht ganz klar, was die Leute nicht jetzt automatisch, eben. Unter den Reformistinnen gibt es schon die klare Abgrenzung und dass man Anfeindung gegen die kommunistischen Jugend, aber sonst in der Linke sehe ich irgendwie ein Abwarten, dass man sagt, okay, wir haben es ja auch nicht besser gemacht, wir haben nichts hingekriegt, warten wir mal ab, was die jetzt voranbringen. Und das finde ich eine interessante Entwicklung. Dass man sagt, also ja, im Westen haben reformistische und sozialdemokratische Alternativen zu nichts geführt, müssen vielleicht mal was anderes ausprobieren. Ich denke, das wäre jetzt eine Chance und im Baskenland tatsächlich ist die kommunistische, die wurde, nennt sich sozialistische Jugend, die stark, sehr stark. Und am Anfang ist sie ein bisschen belächelt worden und so. Und die entwickeln sich gut weiter und sind immer aktiver. Also ist ganz, ganz interessant. Und es gibt wirklich vor Ort, sind eigentlich die einzige Gruppe, politisch organisierte Gruppe unter den Jugendlichen. Zwischen den Jugendlichen nicht mehr so jugendlich und jetzt bringen sie den anderen. Sie fangen an zu arbeiten und jetzt stellen sich andere Probleme und das ist interessant. Mhm. Und das ist, wie gesagt, ich denke, ja, am Anfang sind sie noch ein bisschen dogmatisch gewesen und inzwischen gibt es sehr, sehr interessante Öffnungen von ihnen selbst, jetzt gerade zur Palästina-Bewegung. Früher haben die eigentlich nur was alleine gemacht, jede Bewegung, sie haben alles, was sie gegründet haben, war nur für innerhalb der Strukturen der kommunistischen Jugend und inzwischen arbeiten sie halt wirklich mit anderen Gruppen zusammen und sehr positive Entwicklung sehe ich. Ja, da gehen natürlich solidarische Grüße raus an die sozialistische Jugend im Baskenland. Ja, unser Gespräch neigt sich dem Ende zu. Wir haben entlang von unserem Zeitstrahl sind wir heute immer wieder in die Gegenwart gerückt und haben gezeigt, wie die baskische Arbeiterbewegung 150 Jahre eigentlich ihre Geschichte abgezeichnet hat. Die traditionellen Industriesektoren, die einst mal das Rückgrat der Arbeiterklasse bildeten, hast du ja eben schon erwähnt. Das ist nicht mehr ganz so der Fall. Die Arbeitsverhältnisse werden prekärer. Die Globalisierung spielt natürlich auch eine Rolle für die Arbeiterklasse im Baskenland. Es fragmentiert alles ein Stück weit. Gleichzeitig hast du ja auch gerade noch einige Lichtblicke geworfen zu Tendenzen, die man auch sehr positiv deuten kann, wie sich die, ich sag jetzt mal, marxistische, baskische Linke auch positiv entwickelt. Und das sind ja auch Sachen, die wir sehr positiv beobachten können und auch gerne mit bestärken wollen. Es war auf jeden Fall ein dichter, spannender Rückblick jetzt. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall, Thomas, für diesen Überblick. Ich glaube, die baskische Linke ist auch ziemlich, oder überhaupt die baskische Geschichte, ist ziemlich unterrepräsentiert innerhalb der deutschen Linken. Und deswegen ist es jetzt echt mal eine schöne Gelegenheit gewesen, mal einen Einstieg ins Thema zu bekommen. Vielen Dank. Ja, genau. Also von uns auf jeden Fall vielen Dank an dich, Thomas, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und dir Zeit genommen hast. Und für unser Kneipenpublikum, wenn ihr euch tiefer mit dem Thema beschäftigen wollt, dann können wir an der Stelle empfehlen, so für den Einstieg gibt's ein kleines Buch von Raoul Selek. Das heißt, Die Linke im Baskenland, das ist so ein ganz schmales Buch, ich glaube nicht mal 100 Seiten. Das etwas umfangreichere Buch habe ich damals gelesen, Das Baskenland, Geschichte und Gegenwart eines politischen Konflikts von Ingo Niebel. Falls ihr eine Übersicht konkret zum Thema Spanienkrieg sucht, da gibt es im Papirossa unter der Basiswissensreihe das Buch Spanienkrieg. Das ist von Peter Rau und das möchte ich auch an der Stelle nochmal empfehlen. Genau, und das wird Haro auch nochmal im kleinen Büchertisch präsentieren diesen Monat. Und wenn euch die Folge mit Thomas gefallen hat, dann teilt sie gerne, gebt uns Feedback, also liked die Folge, kommentiert gern was drunter für den Algorithmus. Und ja, Thomas, du hast das letzte Wort. Willst du noch irgendwas loswerden? Ja, ich freue mich, dass ich mit euch reden durfte. Es macht mir immer Spaß, mit euch zu reden. Ihr seid gerade im Herzen des europäischen Kapitalismus und kämpft dort. Das ist eure Funktion, ist die wichtigste, nein, nicht die wichtigste, aber sehr wichtig. Und es ist klar, ihr habt die schwerste Position zurzeit in Europa. Das ist mir ganz klar. In Deutschland ist es nicht einfach für Linke. Und ja, wir versuchen halt im Baskenland auch unseren kleinen Beitrag zu leisten. Das Baskenland war tatsächlich in den 80er Jahren ein bisschen bekannt. Es sind viele Leute auch aus Deutschland hergekommen. Meistens, die meiste Literatur gibt es halt zum spanischen Staat, zum Bürgerkrieg, da gibt es einiges und das hat natürlich viele, auch die Wahrnehmung des spanischen Staates, des Baskenlands geprägt, in ganz Mitteleuropa und damals war halt eben, viele Leute sind ein bisschen auf den damaligen Kämpfen in Katalonien sitzen geblieben, wo die Arbeiterinnenbewegung sehr stark war. Eben, aber heutzutage hat sich das alles ein bisschen verschoben, sieht ein bisschen anders aus. Okay, dann an euch beide, macht's gut und an unser Publikum bis zum nächsten Mal in der Kommunistenkneipe. Ciao. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.